WDR 5. Neugier genügt. Odysseus, hörst du mich? Penelope. Ja, Penelope, deine treue Gattin. Komm, Odysseus. Meine Mutter hat mir schon als ganz kleiner Junge von Odysseus erzählt. Gespannt habe ich zugehört, wie er den Zyklopen besiegt. Komm doch her, du Ungeheuer! Wie er fast dem Gesang der Sirenen verfällt. Bindet mich los! Und wie er, verflucht von den Göttern, jahrelang auf dem Meer herumirrt. Fluch über dich! Möge Poseidons Zorn dich strafen und verfolgen! Du sollst von nun ab die Meere durchkreuzen, keinen Frieden mehr finden und auch kein Ziel! Aber ein Gesicht hat der König von Ithaka für mich erst bekommen, als ich diesen alten Film im Fernsehen gesehen habe. Odysseus, der König von Ithaka! Der Film war damals in den 80er Jahren schon über 30 Jahre alt, also ein ziemlich alter Schinken. Aber mich hat das nicht gestört. Endlich bekam Odysseus eine Gestalt. Die Gestalt eines Mannes mit einem mächtigen Oberkörper, mit so einem rotblonden Bart und diesem vorspringenden Kinn mit der markanten Kerbe darin. Ein Mann, der nur so strotzte vor Kraft. Ein Mann so stark und gesund, als wolle er 100 Jahre lang leben. Ladies and gentlemen, Mr. Kirk Douglas. Thank you. Kirk Douglas blickt auf eine über 70-jährige Hollywood-Karriere zurück. Seinen ersten Film drehte er 1946. Seitdem stand er in mehr als 90 Filmen vor der Kamera. Bei 30 Filmen war er gleichzeitig der Produzent. Er spielte mit den Leinwandlegenden der 50er und 60er Jahre. Mit Lauren Bacall, Burt Lancaster, Janet Leigh und Peter Ustinov. Sklaven, ihr seid in der Gladiatorenschule des Lentulus Batiatus angekommen. Ihr werdet ja durch erfahrene Lehrer ausgebildet im Kampf Mann gegen Mann bis zum Tode. Douglas drehte mit Tony Curtis, Kim Novak und Laurence Olivier. Das, mein Junge, ist Rom. Das Mächtige, das Majestätische. Und das schreckensvolle Rom. Kirk Douglas hat sie alle überlebt. Weder ein Hubschrauberabsturz im Jahr 1991 noch ein Schlaganfall 4 Jahre später konnten Kirk Douglas bezwingen. Auch wenn der Schlaganfall ihm das Sprechen erschwert, hält ihn das nicht davon ab, das Wort zu ergreifen. 2011 übergab er sogar noch einen Oscar. We have a winner. Und noch immer hat er ein besonderes Auge für die Damen. She's gorgeous. Wow. Where were you when I was making pictures? Yeah. Ladies and gentlemen. Und hier spricht Kirk Douglas als 95-Jähriger auf einer Preisverleihung für seinen Sohn Michael, inzwischen auch schon 72 Jahre alt. Der Vater scherzt, er, Kirk Douglas, sei doch noch viel zu jung, um einen Sohn zu haben, der schon für sein Lebenswerk ausgezeichnet wird. I'm too young to have a son getting a lifetime achievement award. So wie die meisten seiner legendären Filmpartner hat Kirk Douglas auch die meisten seiner über 30 deutschen Synchronsprecher inzwischen überlebt. Gerd Günther Hoffmann in Wege zum Ruhm. Darauf habe ich nur eine Antwort. Ich pfeife auf meine Beförderung. Günter Pfitzmann in 20.000 Meilen unter dem Meer. Das war Schmuggelminna, meine Braut in Madagaskar, sie war. Und Arnold Marquis in Spartacus. Wenn ein freier Mensch stirbt, verliert er die Freude am Leben. Ein Sklave verliert den Schmerz. Daher lassen wir Kirk Douglas für diesen Beitrag mit dieser Stimme sprechen. Mein Name ist Kirk Douglas. Geboren wurde ich aber als Isur Danielovich Stemski. Am 9. Dezember 1916. Ladies and gentlemen, Donald J. Trump and Hillary Clinton. Und noch immer meldet er sich zu Wort. Vor 3 Monaten, inmitten des Präsidentschaftswahlkampfs, schrieb Kirk Douglas für die Huffington Post: Ich war immer stolz darauf, ein Amerikaner zu sein. In der Zeit, die mir noch bleibt, bete ich, dass sich das nicht ändert. Ich habe mein 100. Lebensjahr erreicht. Als ich 1916 in New York geboren wurde, war Woodrow Wilson unser Präsident. Meine Eltern, die Englisch weder sprechen noch schreiben konnten, waren Immigranten aus Russland. Sie gehörten zu den 2 Millionen Juden, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts vor dem mörderischen Pogrom des Zaren geflohen waren. Kirk Douglas' Vater, Herschel Danielowitsch, floh 1908 aus Russland, um nicht im russisch-japanischen Krieg kämpfen zu müssen. Seine Mutter Bryna, die aus einer ukrainischen Bauernfamilie kam, blieb zurück und arbeitete in einer Bäckerei, um genügend Geld zu verdienen und um ihrem Mann 2 Jahre später nach Amerika folgen zu können. In seiner Biografie »Sohn eines Lumpensammlers« schreibt Kirk Douglas: Mama wollte, dass alle ihre Kinder in diesem wunderbaren neuen Land geboren werden, in dem, wie sie dachte, die Straßen mit Gold gepflastert waren, buchstäblich. Herschel und Bryna landen in Amsterdam, einer kleinen Stadt mit vielen Textilbetrieben, 200 Meilen nördlich von New York City. Dort wächst Isso Danielowitsch als einziger Junge unter 6 Schwestern auf. Pesha, Kale, Tamara, die Zwillinge Haska und Sifra und schließlich Rachel. Mein Vater war ein Lumpensammler, der mit Pferd und Wagen umherzog, weder lesen noch schreiben konnte. Er war nur wenig zu Hause. Er war ein starker Trinker und verbrachte den größten Teil seiner Zeit in Saloons. Pa schaffte es stets, an Alkohol zu kommen, selbst während der Prohibition. Viele seiner Freunde waren Italiener, die Wein kelterten, oder Ukrainer, die Getreideschnaps brannten. Die Familie lebt in großer Armut. Schon während der Schulzeit steht der kleine Isor morgens um 5 Uhr auf, um Zeitungen zu verkaufen. Nach der Schule geht er von Haustür zu Haustür und bietet Obst an. Mit dem wenigen Geld, das er verdient, hilft er, die 9-köpfige Familie zu ernähren. 30 Jahre später gehört er zu den reichsten Personen Hollywoods. Ein amerikanischer Traum. Kirk Douglas. Je länger mein Leben andauert, desto weniger überrascht mich die Unausweichlichkeit von Veränderungen. Seit ich geboren wurde, ist unser Planet 100 Mal um die Sonne gekreist. Und mit jeder Runde hat sich unser Land und unsere Welt auf eine Weise verändert, die für meine Eltern unvorstellbar gewesen wäre. Während meiner Lebenszeit bekamen amerikanische Frauen das Wahlrecht und ein irisch-amerikanischer Katholik wurde Präsident. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Und am unglaublichsten, ein Afroamerikaner wurde unser Präsident. This is our chance. This is our time. We will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. Thank you. What are we going to do about what, dear? There's a body in there. In der Highschool und im College spielt Isso Danielowitsch mit großer Leidenschaft Theater. Und immer wieder drücken ihn Geldsorgen. Er arbeitet als Hotelpage, Nachtwächter und verdient Geld mit Ringkämpfen. 1939 schreibt er sich an der American Academy of Dramatic Arts, einer der ältesten Schauspielschulen des Landes, in New York ein. Wir haben die Zahl all jener uns überlegen, die mit den Nationen zum Forderung für das deutsche Volk ist. Mir war nur vage bewusst, was sich in diesem Sommer für die Welt abzeichnete. Hitler war auf dem Vormarsch, war in die Tschechoslowakei und Österreich einmarschiert. Alle meine Gedanken waren beim Theater, bei der Schauspielschule und bei der Frage, wie ich einen Job in New York bekommen konnte. In New York erhält er sein erstes Engagement in einem Broadway-Stück. Und hier ändert der junge Schauspieler auch seinen Namen. Jeden Tag dachte ich darüber nach, welcher Name mir zu Ruhm und Reichtum verhelfen würde. Ich wollte, dass der Nachname mit einem D beginnt. Jemand schlug Douglas vor. Es gefiel mir. Den Vornamen zu finden dauerte länger. Schließlich sagte jemand Kirk. Das klang gut. Mir gefiel der harte Klang des K. Mir war nicht klar, dass ich da einen schottischen Namen gewählt hatte. Während er als Kirk Douglas die ersten Erfolge am Broadway feiert, rückt der Krieg in Europa plötzlich mit einem Schlag näher. Pearl Harbor. I ask that the Congress declare that since December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Auch Isso Danielovic, alias Kirk Douglas, zieht in den Krieg. Als Marineoffizier dient er auf einem Patrouillenboot, das deutsche und japanische U-Boote aufspüren soll, bevor sie den Küsten der USA zu nahe kommen. Rückblickend schreibt er im Jahr 2016: Der Zweite Weltkrieg wurde von einem Mann angezettelt, der seinem Land versprach, es zur alten Größe zurückzuführen. Ich war 16, als dieser Mann an die Macht kam, 1933. So wie wir mitleidlos hart gewesen sind im Kampf um die Macht, werden wir genauso mitleidlos und hart sein im Kampf um die Haltung unseres Volkes. 10 Jahre vor seinem Aufstieg hatte man ihn noch ausgelacht, nicht ernst genommen. Man sah in ihm eine Witzfigur, die mit ihren nationalistischen, hasserfüllten Reden niemals die zivilisierte, gebildete Bevölkerung hätte täuschen können. Das war ein Fehler. In diesem Jahr, 2016, erst vor ein paar Wochen, hörten wir in Arizona eine Rede. Meine zweite Frau, Anne, die 1919 in Deutschland geboren wurde, haben diese Worte bis ins Mark erschüttert. Another reform involves new screening tests for all applicants that include an ideological certification to make sure that those we are admitting to our country share our values and love our people. Das sind nicht die Werte, die wir verteidigen wollten, als wir in den Zweiten Weltkrieg eintraten. Ich habe ein langes Leben gelebt. Und ich werde nicht mehr hier sein, wenn die Folgen dieser Boshaftigkeit in unserem Land spürbar werden. Aber unsere Kinder werden es zu spüren bekommen. 1943 heiratet Kirk Douglas zum ersten Mal. Seine Schauspielkollegin Diana Dill. Noch während des Krieges wird ihr erster Sohn geboren. Michael. Er wird später einmal in die Fußstapfen seines Vaters treten. Guten Morgen, ich bin Detective Karen. Ich möchte mit Miss Catherine Trammell sprechen. Kommen Sie rein. Kirks Leinwandkarriere beginnt nach dem Krieg. In einem Film noir, jenen von Zynismus und Pessimismus gezeichneten Kriminalfilmen der 40er Jahre, spielt er den schwachen, antriebslosen Mann, der von seiner Frau dominiert wird. Und steht damit im krassen Gegensatz zu den Typen, die er Jahre später verkörpern wird. When did you get drunk? Where did you get drunk? Why did you get drunk? Don't stand over me like that. I'm a sentimental man, Martha. Ein französischer Filmkritiker schreibt: Kirk Douglas, ein Neuling, ist gleichermaßen hassenswert abstoßend und mitleiderregend. Er hat keinerlei Hemmung, die Gemeinheit seiner Figur hervorzukehren und führt sie uns uneingeschränkt vor. Wie wenige Schauspieler haben wir doch, die keine Angst davor haben, das Publikum zu verstören. You're a liar. You think so? Ich habe den Anti-Helden schon gespielt, lange Zeit, bevor es diese Bezeichnung überhaupt gab. Den Guten zu spielen hat mich nie interessiert. Das Böse ist grundsätzlich faszinierender als das Gute. Schon 1949 kommt der große Durchbruch. Kirk Douglas spielt in The Champion einen vom Ruhm besessenen Boxer. Er hat die Ausstrahlung von Humphrey Bogart und die Anziehungskraft von Burt Lancaster. Von ihm wird man in Zukunft noch hören. Yes, I am. The Champion bringt ihm sogar eine Oscar-Nominierung. Nach nur 2 Jahren gehört Kirk Douglas zu den gefragtesten Schauspielern Hollywoods. In den Vorbereitungen für seine Rollen gilt er als Perfektionist. Für die Western lernt er Reiten und Schießen. Für die Darstellung eines alkoholkranken Musikers lernt er Trompete spielen, obwohl er dafür im Film gedoubelt wird. Den zwielichtigen Charakteren bleibt er treu, spielt Gangster, einen brutalen Polizisten und für Regisseur Billy Wilder einen rücksichtslosen Sensationsreporter. You'll be out of here in 12 hours. Hang on. Kirk Douglas has his greatest role as the reporter who would do anything for a story. In den 50er Jahren will sich Kirk Douglas vom Korsett des Studiosystems befreien. Die meisten Schauspieler sind zu dieser Zeit Angestellte der Studios und können kaum frei entscheiden, in welchen Filmen sie mitspielen wollen. Er gründet seine eigene Produktionsgesellschaft. Weil ich meiner Mutter versprochen hatte, dass ihr Name eines Tages in Neonlettern am Broadway aufleuchten würde, benannte ich meine Firma nach ihr, Briner. Mit Briner realisiert er sein wohl bekanntestes Projekt, den Monumentalfilm Spartacus. Sklaven wart ihr und Sklaven werdet ihr bleiben. Aber die furchtbare Strafe der Kreuzigung wird euch erspart bleiben. Unter der Bedingung, dass ihr Spartacus ausliefert. Ich bin Spartacus! Ich bin Spartacus! Ich bin Spartacus! Kirk Douglas engagierte für den Film über den Sklavenaufstand ausgerechnet einen Drehbuchautor, der in Hollywood als Kommunist geächtet war. Are you a member of the Communist Party? Or have you ever been a member of the Communist Party? Es war unmöglich, über die wahre Identität des Drehbuchautors offen zu reden und zu sagen, dass es kein anderer als Dalton Trumbo war. Dalton arbeitete seit Jahren unter verschiedenen Pseudonymen. Er hat sogar mit einem falschen Namen einen Oscar gewonnen. Ich hasste diese Heuchelei. Also bestand ich darauf, dass Daltons richtiger Name im Vorspann auftauchte. Viele fürchten, der Film würde vom amerikanischen Publikum boykottiert werden. Doch nachdem bekannt wird, dass der frisch gewählte Präsident John F. Kennedy ins Kino gegangen war, um sich Spartacus anzusehen, verebbt der anfängliche Protest. Die Kommunistenhetze der McCarthy-Ära neigt sich ihrem Ende entgegen. Geheim, bring das Ding zurück. Sag dem Senat, der zerbrochene Stock und du wären die Überbleibsel der Garde von Rom. Und sag ihm, wir wollten nichts haben von Rom. Nicht das Mindeste. Ausgenommen die Freiheit! Kirk Douglas bleibt einer der gefragtesten Schauspieler Hollywoods. Bis in die 90er Jahre dreht er fast jedes Jahr mindestens einen Film. Mit seiner zweiten Frau, der in Hannover geborenen Anna Boydens, hat er zwei weitere Söhne. Und diese zweite Ehe hält schon seit 62 Jahren. Es ist stiller geworden um Kirk Douglas. Zuletzt stand er 2008 mit 92 vor der Kamera. Große Teile seines Vermögens hat er für wohltätige Zwecke gespendet. Die Douglas Foundation setzt sich für mittellose alte Schauspieler und für die Errichtung von Spielplätzen im Raum Los Angeles ein. 2 bis 3 Mal im Jahr schreibt Kirk Douglas einen Beitrag für die Online-Zeitung Huffington Post und gilt damit als der älteste bloggende Prominente der Welt. Seinen letzten Artikel lieferte er wenige Wochen vor der Wahl Donald Trumps. Bis heute war ich der Meinung, dass mich nichts mehr überraschen könnte. Aber eine solche Panikmache habe ich noch bei keinem US-Präsidentschaftskandidaten bisher erlebt. Wir alle wollen frei sein. Dafür stehen wir als Nation. In unserer Demokratie liegt die Entscheidung für die Freiheit bei uns. Mein 100. Geburtstag ist genau einen Monat und einen Tag nach der Präsidentschaftswahl. Ich möchte meinen Geburtstag feiern, indem ich die Kerzen auf meinem Kuchen ausblase und dann pfeife »Happy days are here again«. Wie meine geliebte Freundin Lauren Bacall einmal sagte, »You know how to whistle, don't you?« »Du weißt doch, wie man pfeift, Kirk, oder?« »You just put your lips together and blow.« Happy days are here again, the skies above are clear again, let us sing a song of cheer again, happy days are here again. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.